ich nehm zugleich an deiner Freude teil, betagter Vater vieler Flüsse, denn wisse, dass ich ein großes Recht auch mit an deinem Helden habe. Zwar blick ich nicht ein Heil, so dir dein Salomo gebiert, mit schönen Augen an, weil Karlens Hand des Himmels seltene Gabe bei uns den Reichstag führt. Wem aber ist wohl unbekannt, wie noch die Wurzel jener Lust, die deinem gütigsten Traum